Jeder Mensch fragt sich, was das eigentlich ist, dieses Ich. Wir müssen uns unser Selbst vergewissern und wir tun das auf drei Weisen. Wir haben erstens Meinungen über uns selbst. Wir finden also zum Beispiel, dass wir gut aussehen oder dass wir interessante Gedanken haben. Wir bewerten uns zweitens im Vergleich zu anderen, stellen also zum Beispiel fest, dass wir weniger interessant sind als der Typ neben uns an der Maschine oder denken, dass die Frau am Schreibtisch gegenüber zwar interessantere Gedanken hat, aber dafür eine hässliche Nase. Für diese Bewertungen brauchen wir immer einen Kontext, einen Job, einen Verein, eine Familie. Und zuletzt haben wir Wünsche, uns zu verändern. Wir wollen zum Beispiel mehr Bücher lesen, um klügere Gedanken zu haben. Oder wir wollen unsere Lachfalten botoxen lassen, um besser auszusehen. Diese Meinungen, Wertungen und Wünsche haben wir meistens in Bezug auf unseren Beruf. Wir sind etwa sehr erfahrene Ordnungsamtsmitarbeiter mit mittlerer Muskelkraft und mittlerer Intelligenz, aber dafür mit sehr schöner Handschrift, die sich gerne demnächst in den Innendienst versetzen lassen würden. Auch die Taxifahrerin, mit der ich gesprochen habe, hat sicherlich solche Annahmen über sich selbst. Sie bewertet sich vielleicht besser als meine Eltern. Sie findet, dass sie mehr verdient hat als sie, weil sie ja arbeitet. Sie wünscht sich vermutlich, dass ihre Wohnung nicht schimmelt, dass sie also dort bleiben kann, wo sie bereits lebt, und dass sie ihren Job nicht verliert. Das sind natürlich noch keine politischen Forderungen. Es sind erst einmal nur individuelle Einschätzungen und Wünsche.